Das ist kein Generationenwechsel in der palästinensischen Führung, das ist wohl auch kein politischer Neuanfang. Die Ankündigung von Präsident Abbas, sein Amt bei der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO niederzulegen, gilt in Ramallah als politisches Manöver. Vor allem die Kritiker des Präsidenten glauben nicht an Veränderung. Der kurz zuvor gefeuerte Generalsekretär der Organisation, Rabo, sagte, er habe schon viele Theaterstücke in seinem Leben gesehen, er habe kein Interesse an weiteren Aufführungen. Also alles nur Theater? Gestern hatte das sogenannte Exekutivkomitee der PLO getagt. Der frühere Arbeitsminister Majdalani versprach anschließend grundlegende Veränderungen. Danach sehnen sich viele Palästinenser in der gegenwärtig festgefahrenen Situation. 11 Mitglieder des wichtigsten Gremiums hätten ihren Rücktritt angekündigt, so Majdalani, auch der Vorsitzende Abbas. Jedoch müssen die Rücktritte erst vom palästinensischen Nationalrat bestätigt werden. Der hat aber seit 6 Jahren nicht mehr getagt. Die über 700 Delegierten aus dem Westjordanland, Ostjerusalem, Gaza und dem Ausland sollen nun im September einberufen werden. Ob das gelingt, ist völlig offen. Zudem, sollte der Rat zusammenkommen, ist es durchaus denkbar, dass sich Abbas zur Wiederwahl aufstellen lässt. So könnte der 80-Jährige seine Macht sichern, Kritiker kaltstellen und weiter versuchen, seine Nachfolge allein regeln zu wollen. Ein Beispiel. Abbas nahm seinem früheren politischen Mitstreiter Rabo in diesem Sommer nicht nur das Amt des Generalsekretärs der PLO, sondern der Präsident erließ ein Dekret, wonach Rabos Nichtregierungsorganisation Genfer Initiative geschlossen wird. Deren Mittel, Spenden aus dem Ausland, gehen an das Finanzministerium. Die Genfer Initiative ist eine der letzten verbliebenen israelisch-palästinensischen Organisationen, die für eine Zwei-Staaten-Lösung wirbt. Welches Zeichen setzt der Präsident, wenn er ausgerechnet diese NGO schließen lässt? Für die meisten Palästinenser im Westjordanland und Gaza hat dieser Machtkampf keine Bedeutung. Sie leiden unter den Folgen des ungelösten politischen Konflikts mit Israel. Unterstützung von der eigenen politischen Führung erwarten nur noch wenige.